Abschnitt 11 aus Die Blinde, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel: Herr Grosse. Es sind noch verschiedene Umstände zu erwähnen, die am Morgen des Tages, an welchem wir den Besuch der beiden Augenärzte erwarteten, eintrafen. Ich habe auch den besten Willen, diese Umstände zu berichten. An der Fähigkeit dazu gebricht es mir aber leider durchaus. Wenn ich an jenen ereignisreichen Morgen zurückdenke, blicke ich auf eine Szene angstvoller Spannung und Verwirrung, deren bloße Erinnerung mich noch jetzt nach so langer Zeit völlig außer Fassung bringt. Dinge und Personen vermengen sich unterschiedslos miteinander. Ich sehe die reizende Gestalt meiner blinden, in rosa und weiß gekleideten Lucilla, welche hin und her flattert, bald in das Haus eilt, bald wieder zum Hause hinaus, wie sie bald ungeduldig der Ankunft der Ärzte entgegensieht, bald aus Furcht vor dem bestehenden Gottesgericht und der vielleicht bevorstehenden Enttäuschung zusammenschaudert. Im nächsten Augenblick zerfließt für mich die liebliche Gestalt und verwandelt sich in die jammervolle Erscheinung Oskars, wie er zwischen Browndown und dem Pfarrhause ruhelos hin und her wandert, in der schmerzlichen Voraussicht neuer Komplikationen in seinem Verhältnis zu Lucilla, wobei er sich dennoch auch jetzt nicht zu dem männlichen Entschluss aufzuraffen vermag, die Gelegenheit zu ergreifen, um mit Lucilla ins Reine zu kommen. Und wieder einen Augenblick später drängt sich eine kleine, stolzierende, von ihrer Bedeutung erfüllte Gestalt in den Vordergrund meiner Erinnerungen. Ich höre eine gewaltige Stimme mit entsprechender Ausdrucksweise mir ins Ohr brüllen. »Nein, Madame Pratolungo, nichts soll mich vermögen, diese unsinnige, ärztliche Konsultation!« diesen unheiligen und lächerlichen Versuch, die Fügungen einer allweisen Vorsehung durch rein menschliche Mittel umzustoßen, durch meine Gegenwart zu sanktionieren. Ich bestehe auf meinem Stück. Bemerken Sie wohl, dass ich mich eines vulgären Ausdrucks bediene, um es Ihnen desto nachdrücklicher einzuprägen. Ich bestehe auf meinem Stück. Und wieder einen Augenblick später ist Herr Finch aus dem Bereich der vor mir auftauchenden Erinnerungen geschwunden. Die feuchte Frau Finch und das Baby, dessen Tagewerk sich unabänderlich zwischen Saugen und Schlafen teilt, nehmen den leer gewordenen Raum ein. Frau Finch vertraut mir mit wässriger Feierlichkeit unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit das Geheimnis an, dass sie womöglich hinter dem Rücken ihres Gatten die englische und deutsche Arzneikunde ihrem Baby gratis zustatten kommen lassen wolle. Nun stelle man sich vor, wie sich alle diese Personen durch mein armes Gehirn mit ihren Reden und Handlungen verwirrend kreuzen und nehme dazu meine eigenen kleinen Sorgen, die Leitung des Frühstücks für die Ärzte und so weiter, und man wird sich nicht wundern, wenn ich über etwa 6 Stunden kostbarer Zeit wie ein Lämmchen hinwegspringe und mich meinen verehrten Lesern präsentiere, wie ich im Wohnzimmer einsam auf meinem Posten sitze, um das ärztliche Konzil bei seiner Ankunft im Hause zu empfangen. Ich hatte nur 2 Dinge, die mich trösten und aufrechterhalten konnten. Erstens eine von mir selbst bereitete Küken-Mayonnaise auf dem Frühstückstisch, von der ich weiter nichts sage, als dass sie ein vollendetes Kunstwerk war, und zweitens mein grünes seidenes mit den herrlichen Spitzen meiner Mutter besetztes Kleid, ein in seiner Art ebenso vollendetes Kunstwerk. Ob ich den Frühstückstisch ansah oder ob ich mich im Spiegel sah, immer fühlte ich, dass ich meine Nationalität würdig zur Geltung kommen ließ. Ich konnte mir sagen, dass selbst in diesem entfernten Winkel der Erde der Wanderer, der nach Zivilisation und nach Luxus des Lebens strebt, die Superiorität Frankreichs anerkennen müsse. Die Uhr schlug ein Viertel nach drei. Lucilla, die zum 100. Mal des Wartens in ihrem Wohnzimmer überdrüssig geworden war, steckte ihren Kopf durch die Tür und wiederholte die stehende Frage. »Ist noch nichts von Ihnen zu sehen?« »Nichts, mein Schatz.« »Ach, wie lange wollen Sie uns noch warten lassen?« »Geduld, Lucilla, Geduld.« Mit einem müden Seufzer verschwand sie wieder. Wieder vergingen 5 Minuten, als die alte Zilla ins Zimmer guckte. »Sie sind da, Madame, Sie halten in einem Wagen vor der Pforte.« Ich zupfte noch einmal an meinem grünen seidenen Kleide, warf einen letzten Blick auf die Mayonnaise, um mir Mut zu machen. Die muntere Stimme Nugents, der die Fremden führte, drang vom Garten aus zu mir herein. »Hierher, meine Herren, folgen Sie mir gefälligst.« Dann wurde es wieder still. Darauf hörte ich Schritte, die Tür öffnete sich und Nugent führte die Herren zu mir herein. »Herr Grosse aus Amerika, Herr Seabright aus London.« Der Deutsche fuhr ein wenig zusammen, als mein Name genannt wurde. Der Engländer schien völlig unberührt davon zu bleiben. Herr Grosse hatte den Namen meines berühmten Gatten schon nennen gehört. Herr Seabright war ein Barbar, der von der Existenz Portolungos nichts wusste. Ich will zuerst Herrn Grosse schildern und mir dabei die größte Mühe geben. Ein untersetzter, breiter, stämmiger Körper, der auf 2 kurzen, krummen Beinen hin und her wackelte, in unordentlichem, schäbigem, schlecht gebürsteten Anzuge, ein großes, viereckiges, gelbes Gesicht von einem Wisch dicker, stahlgrauer Haare überragt, dunkle, buschichte Augbrauen, ein paar stiere, wildblickende Glotzaugen, vor denen 2 riesige, runde Brenngläser wie Bollwerke standen, ein grauschwarzer Backen und Schnurrbart, ein paar dicht behaarter Hände, deren eine auf dem Zeigefinger einen kolossalen Siegelring trug, während die andere fortwährend mit einer silbernen Schnupftabakdose von der Größe eines Teekastens beschäftigt war. Eine raue, raspelnde Stimme, ein teuflisch-satirisches Lächeln, eine kurz angebundene, selbstgewisse Art zu reden, eine seiner ganzen Erscheinung aufgeprägte Entschlossenheit, Unabhängigkeit und Entschiedenheit des Wesens. Das ist das Bild des Mannes, der, wenn man Nugent glauben dürfte, die Wiederherstellung der Sehkraft Lucillas in seiner Hand hatte. Der englische Augenarzt war seinem deutschen Kollegen so unähnlich, wie es nur ein menschliches Wesen dem anderen sein kann. Herr Seabright war schlank und mager und in seiner Erscheinung peinlich sauber und zierlich. Sein glattes, blondes Haar war sorgfältig gescheitelt, auf seinem wohlrasierten Gesicht prangten 2 kleine, gekräuselte, ungefähr 2 Zoll lange Stückchen Backenbart und sonst weiter kein Haar. Sein feiner schwarzer Anzug war von vollendetem Schnitt, er trug keinerlei Schmuck, nicht einmal eine Uhrkette. Seine Bewegungen waren gemessen, seine Redeweise ruhig und feierlich, eine wohldisziplinierte Aufmerksamkeit blickte einem aus seinen hellgrauen Augen kalt entgegen und jede Regung seiner dünnen, feingeschnittenen Lippen sagte, »Hier bin ich, wenn ihr mich braucht.« Ohne allen Zweifel ein sehr tüchtiger Mann, aber Gott behüte mich davor, zufällig neben ihm bei Tische zu sitzen oder ihn auf einer langen Reise zum einzigen Gefährten zu haben. Ich empfing die beiden Herren mit bester Grazie. Herr Grosse erwiderte meine Begrüßung mit einem Kompliment über meinen berühmten Namen und reichte mir die Hand. Herr Seabright verneigte sich und sagte, es sei heute schönes Wetter. Sobald der Deutsche sich umsehen konnte, richtete er seinen Blick auf den Frühstückstisch. Der Engländer sah zum Fenster hinaus. »Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten, meine Herren?« Herr Grosse nickte zum Zeichen seiner freudigen Zustimmung mit seinem Krauskopf. Seine wilden Augen stierten durch die riesigen Brillengläser hindurch gierig nach der Mayonnaise. »Oh, davon bin ich ein großer Freund«, sagte der berühmte Arzt mit dem beringten Zeigefinger auf die Schüssel deutend. »Sie verstehen das zu bereiten. Sie bereiten es mit Sahne. Ist es Hühner- oder Hummer-Mayonnaise? Ich ziehe Hummer vor, aber Hühner sind auch gut. Die Schüssel ist reizend garniert. Anchovies, Oliven, rote Beet, braun, grün und rot auf der fetten weißen Soße. Das nenne ich eine Himmelsspeise. Herrlich kühlend für das Auge und für die Zunge. So, wir wollen einen Angriff darauf machen. Madame Pratolungo, Sie sollen den Anfang machen. Aber seine Aufmerksamkeit wurde durch seinen höflichen englischen Kollegen von der Mayonnaise ab und der Patientin wieder zugelenkt. »Ich bitte um Vergebung, Herr Kollege«, sagte Herr Seabright, »sollte es nicht angezeigt sein, die junge Dame zu sehen, bevor wir etwas anders tun? Ich muss mit dem nächsten Zuge nach London zurück.« Herr Grosse, der sich bereits eine Serviette um den Hals gebunden hatte, starrte in der einen Hand eine Gabel und in der anderen einen Löffel seinen Kollegen mit kläglicher Miene an, schüttelte seinen Krauskopf und trennte sich mit schwerem Herzen von der Mayonnaise. »Gut, wir wollen erst unsere Arbeit tun und dann unser Frühstück verzehren. Wo ist die Patientin? Kommen Sie, lassen Sie uns anfangen, rasch ans Werk.« Er nahm seine Serviette wieder ab, blies, es lässt sich nicht anders ausdrücken, einen Seufzer und tauchte seinen Daumen und Zeigefinger in seine Teekasten-Schnupftabaksdose. »Wo ist die Patientin?« wiederholte er ungeduldig. »Warum ist sie nicht hier?« »Sie wartet im Nebenzimmer«, sagte ich. »Ich will sie gleich herbringen. Sie werden gewiss Nachsicht mit ihr haben, meine Herren, wenn Sie sie ein wenig nervös aufgeregt finden sollten«, fügte ich mit einem Blick auf die beiden Augenärzte hinzu. Der schweigsame Herr Seabright verneigte sich, Herr Grosse grinste teuflisch und sagte: »Beruhigen Sie sich, mein gutes Kind, ich bin keine so rohe Bestie, wie ich aussehe.« »Wo ist Oskar?« fragte mich Nugent, als ich auf dem Wege nach Lucillas Zimmer an ihm vorüberging. »Nachdem er lange hin und her geschwankt hat«, erwiderte ich, »hat er endlich beschlossen, bei der Untersuchung nicht gegenwärtig zu sein.« Kaum hatte ich das gesagt, als ich die Tür öffnete und Oskar eintrat. Er hatte sich also wieder anders besonnen und kam infolgedessen zu uns. Bei dem Anblick von Oskars Gesicht brach Grosse in den Ausruf aus: »Ach Gott, der hat Höllenstein im Leibe, davon ist seine Hautfarbe so verdorben. Der arme Junge!« Er schüttelte seinen zottigen Kopf, drehte sich um und spie mitleidig in eine Ecke des Zimmers. Oskar schien gekränkt, Herr Seabright degutiert, nur Nugent sah aus, als ob ihn die Sache höchlich ergötze. Ich ging hinaus und schloss die Tür hinter mir. Aber kaum war ich auf dem Vorplatz hinausgetreten, als sich die Tür schon wieder hinter mir öffnete. Als ich mich sofort umblickte, sah ich zu meinem Erstaunen Herrn Grosse vor mir stehen, der mich durch seine Brillengläser hindurch wild anstarrte und mir seinen Arm bot. »Still«, flüsterte der berühmte Augenarzt, »sagen Sie niemandem etwas davon, ich komme Ihnen zu helfen.« »Mir zu helfen?« wiederholte ich. Herr Grosse nickte heftig, so heftig, dass seine ungeheuren Brillengläser auf seiner Nase hin und her hüpften. »Sie haben mir gesagt, die Patientin sei nervös. Nun gut, ich komme, um mit Ihnen zu der Patientin zu gehen und Ihnen zu helfen, sie zu holen. Sehen Sie wohl, ich bin nicht so roh, wie ich aussehe. Kommen Sie rasch, wo ist sie?« Ich zauderte einen Augenblick, diesen merkwürdigen Abgesandten in Lucillas Schlafzimmer zu führen, aber ein Blick auf ihn machte meinem Zaudern ein Ende. Am Ende war er doch ein Arzt und noch dazu ein so hässlicher. Ich nahm seinen Arm. Wir gingen zusammen nach Lucillas Zimmer. Sie fuhr vom Sofa, auf welchem sie gesessen hatte, auf, sobald sie die fremden Fußtritte zugleich mit den meinigen im Zimmer vernahm. »Wer ist da?« rief sie. »Ich bin es, liebes Kind«, sagte Herr Grosse. »Ach Gott, welch ein hübsches Mädchen! Sie hat gerade den Teint, den ich liebe. Hübsch blond, hübsch blond. Ich komme, um zu sehen, was ich für Ihre Augen tun kann, mein hübsches Fräulein. Wenn ich Ihnen Ihr Augenlicht wiedergeben kann, wie, da werden Sie mich lieb haben, nicht wahr? Dann werden Sie selbst einen so hässlichen Deutschen, wie ich einer bin, küssen.« Kommen Sie einmal her und nehmen Sie meinen Arm. Wir wollen wieder in das andere Zimmer gehen. Da ist noch einer, der Ihnen das Augenlicht wiedergeben will, Herr Seabright. Zwei Augenärzte für ein hübsches Fräulein, ein Englischer und ein Deutscher, was? Wir beide wollen das hübsche Mädchen schon kurieren. Na dann, Patolungo, nehmen Sie meinen anderen Arm. Wie, was? Sie sehen meinen Rockärmel an? Der ist schäbig und fettig. Ich muss mich schämen. Aber einerlei, Sie können sich ja Herrn Seabrights Ärmel in dem anderen Zimmer ansehen. Der ist funkelnagelneu. Kommen Sie vorwärts, Marsch! Nugent, der uns auf dem Korridor erwartet hatte, riss jetzt die Tür weit auf und flüsterte mir, als wir ins Zimmer traten, zu, indem er auf seinen Freund deutete. »Ist er nicht köstlich? Unser deutscher Doktor hat Lucilla schon gut getan.« Die Untersuchung ging von Anfang an ohne Verlegenheit und Angst vor sich. Herr Grosse hatte sie zum Lachen gebracht, hatte sie vollkommen behaglich gemacht. Als wir ins Zimmer traten, unterhielten sich Herr Seabright und Oscar in höchst freundschaftlicher Weise. Der reservierte Engländer schien etwas Anziehendes für den blöden Oscar zu haben. Selbst Herr Seabright war von dem Anblick Lucillas betroffen, sein kaltes Gesicht leuchtete, als er ihr vorgestellt wurde. Er rückte einen Stuhl für sie an das Fenster und bat sie mit einer Wärme des Tones, die mir überraschend war, sich zu setzen. Sie tat es. Darauf trat Herr Seabright wieder zurück und verneigte sich gegen Herrn Grosse mit einer höflichen Handbewegung, welche bedeutete »Sie zuerst«. Herr Grosse erwiderte diese Höflichkeit auch seinerseits mit einer Handbewegung und einem heftigen Schütteln seines Krauskopfes, welches bedeutete, »Das fällt mir gar nicht ein.« »Um Vergebung«, bat Herr Seabright, »Sie sind der Ältere, der Fremde und Meister in unserer Kunst.« Herr Grosse regalierte sich mit drei rasch hintereinander genommenen Prisen und sagte dabei, »Ach was, so viel für den Älteren, so viel für den Fremden und so viel für den Meister der Kunst!« Eine lange Pause folgte. Keiner der beiden Ärzte wollte den Anfang machen. Da legte sich Nugent ins Mittel. »Fräulein Finch wartet«, sagte er, »kommen Sie, Grosse, Sie sind ihr zuerst vorgestellt worden, untersuchen Sie sie zuerst.« Herr Grosse kniff Nugent ins Ohr. »Sie sind ein gescheiter Junge«, sagte er, »Sie haben das rechte Wort immer bei der Hand.« Er watschelte nach Lucillas Stuhl hin, blieb aber hier plötzlich wie betroffen stehen. Oscar stand über Lucilla gebeugt, ihre Hand in der seinen haltend, und flüsterte ihr etwas zu. »He, was ist das?« rief Herr Grosse. »Ist das ein dritter Augenarzt?« »Wie, mein werter Herr, besteht Ihre Behandlung der Augen junger Damen darin, dass Sie ihnen die Hand drücken?« »Sie sind ein Quacksalber! Scheren Sie sich fort!« Oscar zog sich mit wenig guter Grazie zurück. Herr Grosse setzte sich auf einen Stuhl Lucilla gegenüber und nahm seine Brille ab. Wie die meisten kurzsichtigen Leute hatte er vortreffliche Augen für alles, was er in hinreichender Nähe betrachten konnte. Er beugte sich vornüber, brachte sein Gesicht ganz nahe an Lucillas heran, öffnete ihr mit Daumen und Zeigefinger abwechselnd die Augenlider beider Augen und blickte aufmerksam zuerst in das eine und dann in das andere Auge. Es war ein Moment der höchsten Spannung für uns alle. Wer konnte sagen, welchen Einfluss auf ihr künftiges Leben dieser ungeschliffene, wunderliche, freundliche kleine Fremde üben werde? Wie ängstlich beobachteten wir diese buschigen Augenbrauen, diese durchbohrenden Glotzaugen. Und, Himmel, wie enttäuscht waren wir über das erste Ergebnis dieser Untersuchung. Plötzlich gab Lucilla ihrem Widerwillen durch ein unfreiwilliges Zusammenschaudern Ausdruck. Herr Grosse trat einige Schritte zurück und lugte sie mit seinem diabolischen Lächeln wohlwollend an. »Aha«, sagte er, »ich weiß schon, was es ist. Ich schnupfe und rauche. Ich rieche nach Tabak. Das hübsche Fräulein riecht das. Sie denkt in ihrem innersten Herzen, »Ach Gott, wie der stinkt!« Lucilla brach in lautes Lachen aus. Herr Grosse, den die Sache ebenfalls höchlichst ergötzte, grinste vor Vergnügen und riss ihr das Schnupftuch aus ihrer Schürzentasche. »Geben Sie mir etwas Parfum«, sagte der vortreffliche Deutsche, »ich will ihr die Nase mit ihrem Schnupftuch verstopfen, dann wird sie mein Tabaksgeruch nicht mehr belästigen. Alles wird wieder in schönster Ordnung sein und wir werden fortfahren.« Ich gab ihm etwas Lavendelwasser aus einem auf dem Tische stehenden Riechfläschchen. Mit ernsthafter Miene tränkte er das Schnupftuch damit und stopfte es Lucilla in die Nase. »Halten Sie fest, Fräulein, jetzt können Sie nichts von Grosse riechen. Gut, jetzt können wir fortfahren.« Er zog eine Vergrößerungslinse aus der Westentasche und wartete, bis Lucilla sich wieder ganz von ihrem Lachanfall erholt hatte. Und dann nahm die Untersuchung, die so grausam possierlich anzusehen und doch so furchtbar ernsthaft war, ihren Fortgang. Herr Grosse, seine Patientin durch seine Vergrößerungslinse betrachtend und Lucilla in ihrem Stuhl zurückgelehnt, sich das Schnupftuch vor die Nase haltend. Es verging mehr als eine Minute, bis das Gottesgericht der Untersuchung zu Ende war. Herr Grosse steckte sein Vergrößerungsglas wieder in die Tasche und gab dabei einen grunzenden Ton von sich, der wie ein Ausdruck der Erleichterung klang und riss Lucilla das Schnupftuch wieder weg. »Pfui, was für ein widerwärtiger Geruch«, sagte er, indem er das Schnupftuch mit einer Grimasse des Widerwillens an die Nase hielt. »Tabak riecht doch viel besser.« Er entschädigte seinen Riechapparat für die Kränkung des Lavendelwassers durch eine ungeheure Prise. »Jetzt will ich mit Ihnen reden«, fuhr er fort. »Sehen Sie, ich halte mich in gehöriger Entfernung. Sie brauchen Ihr Schnupftuch jetzt nicht mehr. Sie können mich so nicht riechen.« »Werde ich mein Leben lang blind bleiben?« fragte Lucilla. »Bitte, bitte sagen Sie es mir, Herr Grosse. Werde ich lebenslänglich blind bleiben?« »Wollen Sie mir einen Kuss geben, wenn ich es Ihnen sage?« »Denken Sie doch, wie begierig ich auf Ihre Antwort sein muss. Bitte, bitte sagen Sie es mir.« Sie wollte sich vor ihm auf die Knie werfen, aber fest und freundlich hielt er sie auf ihrem Stuhle zurück. »Nun, nun, seien Sie hübsch artig und antworten Sie mir zuerst. Wenn Sie an einem hellen, sonnigen Tage im Garten spazieren gehen, empfinden Ihre Augen da ganz ebenso, wie wenn Sie nachts im Bett liegen?« »Nein.« »So, Sie wissen, dass es das eine Mal schön hell und das andere Mal stockdunkel ist.« »Ja.« »Warum fragen Sie mich denn, ob Sie Ihr Leben lang blind bleiben müssen? Wenn Sie so viel sehen können, sind Sie überhaupt nicht eigentlich blind.« Sie faltete mit einem gedämpften Freudenschrei die Hände. »Oh, wo ist Oskar?« fragte sie leise. »Wo ist Oskar?« Ich sah mich nach ihm um, er war fortgegangen. Er musste sich, während sein Bruder und ich wie durch einen Zauber gebannt an den Lippen des Arztes und Lucillas gehangen hatten, aus dem Zimmer geschlichen haben. Herr Grosse stand auf, um Herrn Seabright seinen Platz einzuräumen. In der Ekstase ihrer neuen Hoffnung schien Lucilla die Gegenwart des englischen Arztes, als er den Platz seines Kollegen einnahm, gar nicht zu bemerken. Sein ernstes Gesicht sah noch ernster als gewöhnlich aus, als auch er jetzt eine Vergrößerungslinse aus der Tasche zog, indem er die Augenlider Lucillas sanft öffnete, seinerseits an die Untersuchung ihrer Augen ging. Die Untersuchung des Herrn Seabright dauerte aber viel länger als die des Herrn Grosse. Er verhielt sich dabei völlig schweigend. Als er fertig war, stand er auf, ohne ein Wort zu sagen, und ließ Lucilla, wie er sie gefunden hatte, ganz versenkt in die Vorstellung ihres Glücks, in den Gedanken an die Zeit, wo sie an dem neuen Morgen erwachen und sehen würde. »Nun«, sagte Nugent ungeduldig zu Herrn Seabright gewendet, »was sagen Sie?« »Ich sage noch nichts.« Nach dieser einen Vorwurf für Nugent enthaltenden Antwort wendete er sich zu mir. »Habe ich recht verstanden, dass Fräulein Finch ein Jahr alt war, als man entdeckte, dass sie blind oder doch nahezu blind sei?« »So hat man mir immer gesagt«, erwiderte ich. Ist irgendeine Person im Hause von der Familie oder der Dienerschaft, welche über den Zustand ihrer Augen im ersten Lebensjahre berichten kann? Ich klingelte nach Zilla. Ihre Mutter ist tot, sagte ich, und ihr Vater sieht sich durch besondere Gründe verhindert, hier anwesend zu sein. Aber ihre alte Amme wird imstande sein, Ihnen die gewünschte Auskunft zu geben. Zilla erschien und Herr Seabright fragte sie: Waren Sie im Hause, als Fräulein Finch geboren wurde? Ja, Herr. War etwas an Ihren Augen bei Ihrer Geburt oder gleich nachher nicht in Ordnung? Durchaus nicht, Herr. Woher wissen Sie das? Ich weiß es, weil ich gesehen habe, dass sie die Dinge um sich her bemerkte. Sie pflegte, ins Licht zu starren und, wie andere Kinder, nach Dingen, die man ihr vorhielt, zu greifen. Wie entdeckten Sie denn, dass sie anfing, blind zu werden? Auf dieselbe Weise, Herr. Es kam eine Zeit, wo die Augen des armen Kindes wie verglast aussahen und wo sie, wir mochten es morgens oder abends versuchen, wie wir wollten, nichts mehr sah. Entwickelte sich die Blindheit allmählich? Ja, Herr, ganz bei Kleinem. Woche für Woche wurde es allmählich immer schlimmer. Sie war etwas über ein Jahr alt, als wir uns überzeugten, dass sie völlig blind sei. Waren die Augen Ihres Vaters oder Ihrer Mutter je irgendwie leidend? Soviel ich weiß, Herr, nie. Herr Seabright wandte sich an Herrn Grosse, der am Frühstückstisch fest und mit resignierten Blicken die Mayonnaise betrachtete. »Wollen Sie vielleicht der Amme noch Fragen vorlegen?« sagte er. Herr Grosse zuckte mit den Achseln und deutete mit dem Daumen hinter sich auf die Stelle, wo Lucilla saß. »Ihr Fall ist für mich so klar, wie das 2 mal 2 4 sind. Ach Gott, wozu brauche ich die Amme?« Er heftete wieder seine verlangenden Blicke auf die Mayonnaise. »Mein schöner Appetit geht mir fort. Sollen wir nicht frühstücken?« Herr Seabright entließ Zilla mit einem kalten Kopfnicken. Seine entmutigende Art fing an, mich etwas unbehaglich zu stimmen. Ich wagte es zu fragen, ob er bereits zu einem Schluss gelangt sei. »Erlauben Sie mir, mit meinem Kollegen zu konsultieren, bevor ich Ihnen antworte,« erwiderte der undurchdringliche Mann. Ich riss Lucilla aus ihren Träumen. Ihre erste Frage galt wieder Oskar. Ich sagte, ich vermute, wir würden ihn im Garten finden, und nahm sie mit mir fort. Nugent folgte uns. Ich hörte Herrn Grosse, als wir den Frühstückstisch passierten, Nugent im kläglichen Tone zuflüstern: »Um Himmels Willen, kommen Sie bald wieder und lassen Sie uns frühstücken!« Wir überließen die beiden so verschieden gearteten Herren ihrer Konsultation im Wohnzimmer. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 22. Dezember 2023.